Der Killer war gerissen. Er saß auf einer Bank im Stadtpark in der Nähe des Musikpavillons, rauchte eine Marlboro und summte eine Melodie aus dem White Album der Beatles. »You don't know how lucky you are, boy, back in the back in the back in the USSR.« An sich war er kein Killer. Noch nicht. Aber es ging ihm schon lange im Kopf herum, das Töten, es nagte und nagte in ihm. Nicht auf schlimme Art, nein, er war sogar recht optimistisch. Der Zeitpunkt war richtig, er musste nicht befürchten, erwischt zu werden. Er musste sich auch wegen der Wäscheklammer keine Sorgen machen, weil er gerissen war. Ein wenig Schnee begann vom Himmel herunterzuwehen. Es war der 12. November 1970 und etwa 160 Meilen nordöstlich von der mittelgroßen Stadt im westlichen Maine entfernt, wo John Smiths dunkler Schlaf andauerte. Der Killer ließ den Blick über die öffentliche Grünanlage schweifen, den Stadtpark, wie ihn die Touristen bezeichneten, die nach Castle Rock und in die Lakes Region kamen. Aber jetzt waren keine Touristen da. Der Stadtpark, der im Sommer so grün war, war jetzt gelb, kahl und tot. Er wartete auf den Winter, damit dieser ihn züchtig bedeckte. Der Maschendrahtzaun hinter dem Clubhaus der Pfadfinder hob sich wie mit rostigen, überlappenden Diamanten versehen vor dem weißen Himmel ab. Der Musikpavillon hätte einen neuen Anstrich vertragen können. Es war eine deprimierende Szenerie, aber der Killer war nicht deprimiert. Er war beinahe irre vor Freude. Seine Zehen wollten auf den Boden trommeln, seine Finger wollten schnippen. Diesmal würde es kein Zurückscheuen mehr geben. Er trat die Zigarette unter einem Absatz aus und zündete sich sofort eine neue an. Er sah auf die Uhr. 15:02 Uhr. Er saß da und rauchte. Zwei Jungs kamen durch den Park, sie warfen einen Fußball hin und her, aber sie sahen den Killer nicht, weil sich die Bänke in einer Vertiefung befanden. Er nahm an, dass dies ein Ort war, wo die schlimmen Ficker bei Nacht hinkamen, wenn das Wetter warm war. Er wusste alles über die schlimmen Ficker und was sie machten. Seine Mutter hatte es ihm gesagt und er hatte sie auch schon gesehen. Bei dem Gedanken an seine Mutter verblasste sein Lächeln ein wenig. Er erinnerte sich, dass sie einmal, als er 7 Jahre alt gewesen war, ohne anzuklopfen in sein Zimmer hereingekommen war. Sie klopfte nie an und ihn dabei erwischt hatte, wie er mit seinem Ding spielte. Sie war regelrecht verrückt geworden. Er hatte versucht, ihr zu sagen, dass es nichts zu bedeuten hatte, nichts Schlimmes. Es hatte sich einfach aufgerichtet. Er hatte nichts getan, dass es sich aufrichtete, es hatte das von sich aus getan. Und er hatte nur so dagesessen und es hin und her geboingt. Es hatte nicht einmal besonders Spaß gemacht, es war eher langweilig gewesen, aber seine Mutter war regelrecht verrückt geworden. »Willst du einer dieser schlimmen Ficker werden?« hatte sie ihn angeschrien. Er hatte nicht einmal gewusst, was der Ausdruck bedeutete. Nein, schlimm kannte er natürlich, aber das andere Wort nicht. Wenngleich er gehört hatte, wie die größeren Jungen ihn ab und zu auf dem Schulhof der Castle Rock Grundschule benutzt hatten. »Möchtest du einer dieser schlimmen Ficker werden und dir eine dieser Krankheiten holen? Möchtest du, dass Ausfluss herausläuft? Möchtest du, dass es schwarz wird? Möchtest du, dass es dir abfault? Dann hatte sie begonnen, ihn zu schütteln, und er hatte angefangen, vor Angst zu bibbern. Schon damals war sie eine große Frau gewesen, ein herrischer und dominierender Ozeanriese von einer Frau. Und er war damals noch nicht der Killer gewesen, noch nicht gerissen. Er war ein kleiner Junge, der vor Angst bibberte, und sein Ding war zusammengefallen und hatte versucht, in den Körper zurückzuschrumpfen. Sie hatte ihn gezwungen, 2 Stunden lang eine Wäscheklammer daran zu tragen, damit er lernte, wie schmerzhaft die erwähnten Krankheiten sein konnten. Die Schmerzen waren unerträglich gewesen. Das schwache Schneegestöber hatte aufgehört. Er verdrängte das Bild seiner Mutter aus seinem Denken. Das brachte er mühelos zustande, wenn er sich wohl fühlte, aber er konnte es nicht, wenn er deprimiert war. Sein Ding war jetzt aufgerichtet. Er sah auf die Uhr, 15:07. Er ließ die halbgerauchte Zigarette fallen. Jemand kam durch den Park. Er kannte sie. Es war Elmer Frechett vom Coffee Pot an der gegenüberliegenden Straßenseite, kam soeben von ihrer Schicht. Er kannte Elmer, er hatte sich ein- oder zweimal mit ihr verabredet und ihr ein paar schöne Stunden gemacht. Er war mit ihr zum Serenity Hill in Naples gefahren, sie war eine gute Tänzerin, das waren schlimme Ficker oft. Er war froh, dass es Elmer war, die kam. Sie war allein. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. »Elmer«, rief er und winkte. Sie erschrak ein wenig, schaute sich um und sah ihn. Sie lächelte und kam zur Bank herüber, wo er saß, sagte Hallo und nannte ihn beim Namen. Er stand auf und lächelte ebenfalls. Er machte sich keine Sorgen, dass jemand kommen könnte. Er war unangreifbar. Er war Superman. »Warum trägst du das?« fragte sie und sah ihn an. »Schick, was?« sagte er lächelnd. »Nun, ich würde nicht gerade...« »Möchtest du mal was sehen?« fragte er sie. »Im Musikpavillon. Eine irre Sache.« »Was denn?« »Komm und sieh selbst.« »Also gut?« So einfach war das. Sie ging mit ihm zum Musikpavillon. Wäre jemand gekommen, hätte er es immer noch abblasen können. Aber es kam niemand. Niemand ging vorbei. Sie hatten den Park ganz für sich allein. Der weiße Himmel hing brütend über ihnen. Elmer war ein kleines Mädchen mit hellblondem Haar. Gefärbtem Haar. Davon war er überzeugt. Schlampen färbten ihr Haar. Er führte sie zum Musikpavillon hinauf. Ihre Füße machten hohlklingende Geräusche auf den Dielen. Ein umgekippter Notenständer lag in einer Ecke, eine leere Flasche Four Roses. Dies war ein Ort, zu dem schlimme Ficker kamen, ganz recht. »Was?« fragte sie, und es hörte sich ein wenig verwundert an, ein wenig nervös. Der Killer lächelte freudestrahlend und zeigte auf eine Stelle links von dem Notenständer. »Da, siehst du?« Sie sah in die Richtung, in die sein Zeigefinger wies. Ein gebrauchtes Kondom lag wie eine zusammengeschrumpfte Schlangenhaut auf den Dielen. Elmers Gesicht nahm einen verkniffenen Ausdruck an, und sie drehte sich so schnell um, dass es ihr fast gelungen wäre, an dem Killer vorbeizukommen. »Ich finde das nicht komisch.« Er packte sie und schleuderte sie zurück. »Wohin willst du denn?« Ihre Augen blickten plötzlich wachsam und verängstigt rein. »Lass mich hier raus, sonst wird es dir leid tun. Ich habe keine Zeit für widerliche Scherze. Das ist kein Scherz«, sagte er. »Das ist kein Scherz, du schlimmer Ficker!« Ihm wurde beinahe schwindlig vor Freude, weil er sie jetzt so nennen konnte, wie sie es verdiente. Die Welt begann sich zu drehen. Elmer brach nach links aus und wollte zu dem Geländer, das den Musikpavillon umgab, um darüber zu springen. Der Killer erwischte sie am Kragen ihres billigen Stoffmantels und riss sie zurück. Der Stoff riss mit einem leisen, schnurrenden Laut, und sie öffnete den Mund, um zu schreien. Er schlug ihr die Hand auf den Mund und drückte dabei ihre Lippen gegen die Zähne. Er spürte, wie warmes Blut über seine Handfläche lief. Ihre andere Hand hieb jetzt auf ihn ein und suchte krallend nach Halt. Aber es gab keinen Halt. Es gab keinen. Denn er war gerissen. Er warf sie auf den Dielenboden, er nahm die Hand von ihrem Mund, der jetzt blutverschmiert war, und sie öffnete den Mund, um wieder zu schreien, aber er warf sich keuchend und grinsend auf sie, und ihr wurde mit einem lautlosen Psch die Luft aus den Lungen gepresst. Sie konnte ihn jetzt spüren, steinhart, gigantisch und pulsierend, und sie gab den Versuch zu schreien auf und wehrte sich heftig. Ihre Finger packten zu und glitten ab. Er zwängte ihre Beine brutal auseinander und legte sich dazwischen. Eine ihrer Hände glitt von seiner Nase ab und trieb ihm das Wasser in die Augen. »Du schlimmer Ficker«, flüsterte er und schloss die Hände um ihren Hals. Er begann sie zu würgen, riss ihren Kopf vom Dielenboden des Musikpavillons hoch und schlug ihn wieder nach unten. Ihre Augen quollen aus den Höhlen, ihr Gesicht wurde rosa, dann rot, dann purpurn. »Schlimmer Ficker, schlimmer Ficker, schlimmer Ficker«, keuchte der Killer heiser. Jetzt war er wirklich ein Killer. Elmer Frechettes Tage waren gezählt. Sie würde nie mehr ihren Körper lüstern an den Leuten im Serenity Hill reiben. Ihre Augen quollen aus dem Kopf, wie die Augen einer dieser verrückten Puppen, die sie auf Rummelplätzen verkauften. Der Killer keuchte heiser. Ihre Hände lagen jetzt schlaff auf den Dielen. Seine Finger waren beinahe nicht mehr zu sehen. Er ließ ihren Hals los, war aber bereit, sofort wieder zuzupacken, falls sie sich rühren würde, aber sie bewegte sich nicht. Nach einem Augenblick riss er ihren Mantel auf und schob mit zitternden Händen den Rock der rosa Kellnerinnentracht nach oben. Der weiße Himmel blickte herab. Der Stadtpark von Castle Rock war menschenleer. Tatsächlich wurde die erwürgte, vergewaltigte Leiche von Elmer Frechette erst am nächsten Tag entdeckt. Der Sheriff vertrat die Ansicht, dass es ein Landstreicher getan hatte. Es gab Schlagzeilen in allen Zeitungen des Staates und in Castle Rock fand die Theorie des Sheriffs allgemeine Zustimmung. Kein Junge aus der Stadt konnte etwas so Schreckliches getan haben.